Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht, in einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Eine eisige Rettung. Jake und die weiße Husky-Hündin Everest waren schon seit dem frühen Morgen mit ihren Kanus unterwegs. Wir sind da, Jake! Die Eisbucht! Hier kann man Pinguine am besten beobachten, nicht wahr? Ja, und wenn wir anfangen, sie zu füttern, werden sogar noch mehr Pinguine kommen, die wir füttern können. Hey, ihr kleinen Pinguine! Kommt und schnappt euch frische, leckere Fische! Kaum hatten die Pinguine den Eimer, den Jake hin und her schwenkte, entdeckt, stürzten sie sich sofort ins Wasser. Während Jake sich eine Wäscheklammer auf die Nase setzte. Für Pinguine riecht das gut. Ihm selbst war der Fischgeruch ein bisschen zu heftig. Wir kommen! Die Freunde stellten den Eimer in den Schnee. Und sofort machten sich die Pinguine über die frischen Fische her. Jetzt feiern wir wohl eine Pinguinparty. Oh oh. Erschrocken schaute Everest hinaus aufs weite Meer, wo sie auf einer vereisten Insel einen kleinen Pinguin entdeckt hatte, der sich nicht ins Wasser traute. Was ist los, Everest? Brauchst du auch eine Wäscheklammer? Nein, Jake. Das Pinguinbaby scheint auf der Insel festzusitzen. Ich glaube, der arme kleine Kerl kann noch nicht schwimmen. Schade, dass Pinguine nicht fliegen können. Wir müssen dem kleinen Watschler irgendwie helfen, herüberzukommen. Nachdenklich schaute Jake sich um, bis sein Blick auf die Kanus fiel, die am Ufer lagen. Hey, ich glaube, ich habe da eine Idee. Schnell band Jake die Kanus fest aneinander. Und natürlich half Everest ihm dabei. Sehr gut, Everest. Noch etwas fester. Prima. Weißt du, wenn ich kein Snowboarder wäre, hätte ich ganz bestimmt Jake der Erfinder werden können. Und was ist das? Es ist eine schwimmende Brücke. Sie besteht aus unseren Snowboards, Kanus und allem anderen, was wir noch so mitgebracht haben. Jake hatte die Kanus so aneinander gebunden, dass sie nun zwischen dem Ufer und der Insel lagen und die Snowboards der Länge nach darüber gelegt. Sie ist etwas wackelig, aber jetzt kann Watschler herüberwatscheln und hier mitfuttern. Okay, kleiner Kerl, komm über die Brücke. Immer eine Flosse vor die andere. Du schaffst das, komm schon. Aber der kleine Pinguin bewegte sich nicht von der Stelle. Vielleicht müssen wir ihm zeigen, wie es geht. Also stellte sich Everest auf ihre Hinterpfoten. Siehst du? Watschle einfach rüber. So geht das. Du watschelst wie ein Pinguin, Everest. Guck mal, wie ich das mache. Auch Jake begann nun loszuwatscheln und der kleine Pinguin verstand und lief den Freunden mutig hinterher. Es funktioniert! Noch etwas weiter watscheln! Oh! Eine Eisscholle brachte die Kanubrücke ins Wanken, aber dadurch löste sich die Brücke vom Ufer. Schnell runter von der Brücke! Beeil dich, Watschler! Doch das Pinguinbaby brauchte Hilfe. Und Jake zögerte nicht. Ich hab dich, kleiner Pinguin! Jake griff zu. Doch der Kleine glitt ihm immer wieder aus den Händen. Wir hätten dich Flutschi nennen sollen. Aber dann hatte Jake ihn endlich erwischt. Komm schnell, wir müssen ans Ufer. Oh nein, die Pinguine haben unsere Paddel. Wir können nicht zurückrudern. Und wir können auch nicht durch das eisige Wasser schwimmen. Jetzt konnte nur noch die Paw Patrol helfen. Sky, Marshall und Chase tobten an diesem Morgen im Park vor der Einsatzzentrale herum und beobachteten Schmetterlinge, als Ryder auf die Wiese kam. Was machen die Schmetterlinge, Fellfreunde? Ich habe einen gelben gefunden. Und ich einen orangefarbenen. Da ist ein grüner. Nein, wartet, das ist nur ein Blatt. Aber da ist einer. Komm her, Schmetterling. Marshall streckte seine Pfote aus und fiel dabei fast von dem Baum, auf dem er hockte. Ich helfe dir. Wuff, Netz. Im Nu hing das Netz unter dem Baum. Und der kleine Feuerwehrhund ließ sich gerade hineinplumpsen, als Ryders Pawpad sich meldete. Hallo Jake, wer ist der Kleine? Wir nennen ihn Watschler und er braucht die Paw Patrol. Wir alle genauer gesagt. Damit Watschler zu seinem Futter kommt, hat Jake eine Brücke gebaut. Aber dann hat eine Eisscholle sie losgerissen. Und jetzt sitzen wir darauf fest. Und wir treiben raus auf das eisige... Hey! Meer. Habt Geduld. Ich meine, keine Sorge. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Robohund, bring den Air Patroller. Paw Patrol zum Air Patroller. Ryder braucht uns. Sofort flitzten alle Fellfreunde los. Wie immer, wenn Ryder sie rief. Im Nu stürmten sie die Rampe zum Air Patroller hinauf. Nur Marshall war mal wieder der Letzte. Er hatte sich in Chase Netz verfangen. Vorsicht, Marshall! Und kugelte den anderen hinterher. Samt gelbem Schmetterling. Seht mal, der Schmetterling hat gerade einen seltenen, schwarznasigen, gefleckten Marshall gefangen. Die Fellfreunde schlüpften in ihre Einsatzanzüge und liefen dann nach vorn in die Zentrale. Ja! Dort sprangen Chase, Marshall und Rocky auf eine schmale Bank an der einen Seite und Rubble, Zuma und Sky auf eine Bank auf der anderen Seite. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, Fellfreunde. Robohund. Hol zuerst Rockys Wagen und dann nimmst du Kurs auf die Eisbucht. Der Robohund am Steuer startete den Air Patroller, hob ab und zog Rockys Wagen an Bord. Dann nahm er Kurs auf das offene Meer. Unterdessen schaltete Ryder den großen Bildschirm ein. Everest und Jake wollten einen kleinen Pinguin retten und jetzt treiben sie auf einer selbstgebauten Brücke auf das Meer hinaus. Rocky, benutze dein Schleppboot und zieh die Brücke wieder dorthin, wo sie hingehört. Rocky rockt. Zuma, wir brauchen dich in deinem Thermoflluganzug und deinen Flugrucksack. Es gibt dort viele Eisberge, also wirst du im Wasser sein und die Brücke um sie herum steuern. Oh, frostig. Aber ab ins Wasser. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Der Air Patroller überflog nun das Meer. Und schon kam die Eisbucht in Sicht. Da sind sie. Rocky, Zuma, los, los, los! Achtung, fertig, nass! Zuma sprang auf und schnappte sich seine Ausrüstung. Dann schnallte er sich seinen Fluganzug um und war im Nu in der Luft. Nun war der kleine Mischling an der Reihe. Auch er sprang in seinen Fluganzug und war im Nu einsatzbereit. Jetzt fehlte nur noch Ryder, der dem Robohund ein Zeichen gab. Los geht's! Auch Ryder sprang nun in seinen Fluganzug, in dem er ein bisschen wie eine Fledermaus aussah. Dann breitete er seine Arme aus und ließ sich fallen. Düsen! Auch er schwebte nun in der Luft und dank der Düsen auf seinem Rücken landete er wenig später bereits auf einer dicken Eisscholle. Wir sind alle in Position, Robohund! Lass Rockys Schleppboot runter! Das Schleppboot hing an einem dicken Seil unter dem Air Patroller und wurde nun langsam zu Wasser gelassen. Oh ja! Begeistert schwang sich der kleine Mischling hinter das Steuer. Yeeha! Wuhu! Während Zuma hinter den Kanus auftauchte. Zuma, bist du bereit, die Brücke zu steuern? Zuma stemmte seine Pfoten dagegen. Bereit, Ryder! Rocky, fang mit dem Abschleppen an. Alles klar, Ryder. Aber ich brauche ein Schleppseil. Wir haben eins. Everest, schieß deinen Wurfhaken rüber zu Rockys Schleppboot. Bei Eis und Schnee ist doch klar, bin ich da. Wurfhaken! Schon sauste der Wurfhaken durch die Luft und wurde von Rocky aufgefangen. Gut gezielt, Everest. Jake griff sich nun das andere Ende. Ich mach ihn an der Brücke fest. Okay, kann losgehen. Vorsichtig setzte Rocky sein Schleppboot in Bewegung und zog die Kanubrücke mit Everest, Jake und dem Pinguin hinter sich her, während Zuma von hinten schob. Unser Schiff, die Brücke samt Pinguin, nimmt Kurs auf zu Hause. Aber da gab es noch ein paar Hindernisse. Wow, ich sehe hier ein Eisberg auf der rechten Seite, Zuma. Verstanden. Umschifft. Ja. Wir steuern direkt auf einen zu. Ja. Zuma gab wirklich sein Bestes, bis Rockys Schleppboot plötzlich stoppte. Ist ja seltsam. Mein Boot will nicht mehr weiterfahren. Etwas zieht uns rückwärts. Kann zufällig jemand sehen, was los ist? Sofort drehten sich alle um. Hey, Watschler! Siehst du auch, was ich sehe? Allerdings. Und Zuma und Everest auch. Oh, oh! Ach, herrje! Ein Meeresstrudel! Und dieser Strudel schien sehr tief zu sein. Ryder, ich fahre schon volle Kraft voraus, aber es reicht nicht. Der Strudel zieht uns rein. Eine Eisscholle nach der anderen verschwand in der eisigen Tiefe. Und nun löste sich durch den starken Sog auch das erste Kanu von der Brücke. Ryder, der Strudel ist zu mächtig. Wir müssen etwas tun, und zwar schnell. Ryders Blick fiel auf den Air Patroller, der über ihm kreiste. Haltet durch, Freunde. Ich habe eine Idee. Robohund, halt dich bereit, um zur Schwimmbrücke runterzufliegen. Rocky, glaubst du, dein Schleppboot kann wieder nach vorne fahren, wenn du den Wurfhaken von Everest losmachst? Ja, aber dann wird die Brücke in die Tiefe gezogen. Nicht, wenn wir die Brücke aus dem Wasser heben, verstehst du? Du meinst die ganze Brücke? Ist das dein Ernst? Pass gut auf. Schick zuerst deinen Schlepprettungsring los, hast du verstanden? Okay. Rettungsring. Der Ring löste sich. Zuma, jetzt sind deine Flug- und Tauchkünste gefragt. Dafür bin ich genau der richtige Ryder. Sehr gut. Schnapp dir Rockys Rettungsring und bring ihn rüber zu Jake. Schon unterwegs. Abtauchen. Zuma entdeckte den Ring ein Stück entfernt im Wasser, hob ihn hoch und flog mit ihm auf die Kanubrücke zu. Gut gemacht, Zuma. Lass den Rettungsring zu Jake runterfallen, aber halte das Seil fest. Danke, Zuma! Jetzt wickelst du das Seil um die Brücke und tauchst auf der anderen Seite wieder auf. Auch das war kein Problem für den kleinen Labrador. Okay, Jake. Nimm das Seil von Zuma und wickel es um den Rettungsring. Jake verstand noch nicht genau, was Ryder vorhatte. Aber für Fragen war jetzt keine Zeit. Denn sie kamen dem Strudel immer näher. Gut, ich denke, wir sind alle bereit für... was immer wir auch vorhaben. Jetzt den Rettungsring so hoch wie möglich halten. Sehr gut. Robohund, hol sie ab. Rocky, löst das Schleppseil von Everest. Sofort ließ Rocky los. Jetzt hielt nichts mehr die Kanubrücke fest. Und das Boot auch nicht. Hat funktioniert. Mein Schleppboot ist frei. Der Air Patroller befand sich nun genau über der Kanubrücke, die von dem Sog immer dichter zum Strudel gezogen wurde, und ließ einen Haken hinunter. Aber viel Zeit blieb ihm nicht mehr. Beeilung! Ja, gut so, Robohund. Noch etwas tiefer. Jetzt pack den Rettungsring. Der Haken erwischte den Ring im letzten Moment und zog ihn und dann die ganze Kanubrücke hinauf in die Luft. Dann nahm der Air Patroller Kurs auf das Festland. Sieh mal, Watschler, gleich sind wir zu Hause. Ja! Rubble, Chase und Marshall nahmen ihre Freunde begeistert in Empfang. Ryder, hey Freunde, das war so ziemlich die coolste Rettungsaktion aller Zeiten. Aufgeregt hopsten die Pinguine auf und ab. Und die sehen das genauso. Danke, Jake. Und du kannst den Pinguinen sagen, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Schnattern reicht. Aber die Pinguine hatten nur Augen für die frischen Fische im Eimer und schnappten sich einen nach dem anderen. Hey, das sieht spaßig aus. Das hörte der kleine Baby-Pinguin und warf Marshall dankbar einen der Fische zu. Bäh, Igel.